Ihr Lieben, es ist Freitagnacht. Wir sind da. Ich hoffe, ihr auch zahlreich vor den Fernsehern und am Radio. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk Radio. Wir sind heute offen, wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag, für alle eure Anliegen, eure Themen. Wenn ihr mit mir reden wollt, 0180 5678 111. Wenn ihr zufällig im Raum Oberhausen wohnen solltet oder gar in Oberhausen direkt und euch mit mir über ein Bildtelefon unterhalten wollt, dann solltet ihr euch auf den Weg machen in die Turbinenhalle, denn dort steht ein Domian-Bildtelefon und von dort aus kann man mit mir hier live gleich in der Sendung telefonieren. Die Telefonnummer nochmal 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, Christian, und der ist 20 Jahre alt. Hi. Hallo, Domian. Christian, geh bitte ganz nah ans Telefon, du bist mir zu weit weg. Und zwar geht es bei mir darum, ich habe also einen Unfall gehabt. Ja. Und ist da meine Freundin zu Schaden gekommen. Also meine Freundin, die ist 18. Ja. Und ich bin halt unerlaubterweise, muss ich sagen, von einer Straßenseite auf die nächste gewendet, über Bahnschienen. Und da kam halt die Straßenbahn. Mhm. Und ist halt an der Beifahrerseite voll eingeschlagen. Mhm. Und meine Freundin, die war halt angeschnallt, aber ich nicht. Mir ist auch nichts passiert. Aber meiner Freundin haben sie halt das Bein amputiert, bis so also die Hälfte vom Oberschenkel noch dran. Und ich weiß also gar nicht jetzt genau, was ich also auch machen soll, weil ich kann auch den Eltern nicht mehr unter die Augen treten. Wann war der Unfall? Der Unfall war jetzt vor circa einem Monat. Mhm. Ist die Freundin aus dem Krankenhaus schon wieder raus? Die ist noch im Krankenhaus. Mhm. Also man hat mir jetzt halt eben auch noch gesagt, da kann man auch noch ohne Prothese dran machen, aber das, ich weiß also, ich habe jetzt das Leben halt von ihr da zerstört. Also eindeutig bist du schuld an diesem Unfall. Ja, es ist halt auch so, dass ich meinen Führerschein jetzt doch abgebe. Mhm. Freiwillig, oder was? Ja, also... Du musst ihn nicht abgeben. Ich muss ihn nicht abgeben, aber also ich habe schon viele Unfälle auch so miterlebt, gesehen und jetzt, dass das halt passiert ist, das kann ich jetzt also nicht mehr so ganz da ertragen. Also. Ja. Besuchst du deine Freundin im Krankenhaus? Ich bin fast jeden Tag bei ihr, ja. Wie ist denn ihre Stimmung im Moment? Sie macht mir halt keine Vorwürfe, aber ich weiß, dass sie sagt halt, dass sie mich auch liebt. Mhm. Und, hast du ihr von deinen Gewissensnöten erzählt oder ist das Tabu im Moment? Ja, ich liebe sie halt noch. Ich bin jetzt auch schon einigermaßen lang mit ihr zusammen und möchte sie auch eigentlich nicht verlieren, nur ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was mit mir jetzt ist, weil jetzt auch das Bein fehlt. Ja, das war jetzt nicht meine Frage. Meine Frage war, ob du ihr sagst, das, was du mir gerade gesagt hast, dass du so ein schlechtes Gewissen hast. Ja, das habe ich gesagt. Mhm. Klar, ich habe mich entschuldigt und so, alles halt. Klar, das habe ich gemacht. Hast du den Eindruck, dass sie dir das wirklich verzeiht? Oder sagt sie das im Moment nur, weil sie vielleicht selbst noch gar nicht sich zurechtgefunden hat mit ihrem eigenen Schicksal? Ja, das weiß ich halt nicht. Das weiß ich halt also wirklich nicht. Mhm. Also sie sagt halt, dass es dass ich halt jetzt so nicht viel dafür kann und so, aber es war halt auch so, dass ich da so bekifft gefahren bin. Ach, das auch noch? Ja, also... Dann nehmen die Behörden dir nicht den Führerschein weg? Also die haben das halt nicht mitbekommen. Mhm. Also das ist halt, meine Freundin, die wusste halt auch nichts davon. Mhm. Weil ich kiff halt nur mit meinen Freunden. Hast du denn das jetzt deiner Freundin auch schon erzählt, dass du bekifft warst bei dem Unfall? Nein, das habe ich ja nicht erzählt. Mhm. Das macht das Ganze ja noch viel schlimmer. Das macht es für mich halt schlimmer, ja. Ja. Ich weiß nicht, was was sie jetzt auch noch machen sollen. Wie ist denn diese... Die Lehrer anfangen und so Sachen, das werden sie vergessen. Mhm. Die Eltern sind halt auch nicht gut bestückt. Wie ist das denn, wenn du am Krankenbett bist und die Eltern von ihr da sind? Wie ist denn da die Atmosphäre? Ja, es sind... Also ich finde, es ist halt jetzt schon ziemlich gespannt. Mhm. Weil es zwischen dem Vater vor allem und mir halt... Mhm. Wurde denn auch schon von derer Seite aus das so offen ausgesprochen, dass du letztendlich ja schuld bist? Oder ist das auch, wird darüber hinweggeschrieben? Es wurde bis jetzt halt so ein bisschen angedeutet und so, aber sie haben es mir halt auch nicht so gesagt, weil sie halt auch wissen, dass ich sie unheimlich liebe und dass ich es halt auf gar keinen Fall irgendwie wollte oder ähnliches. Also die Schuldfrage ist ganz offensichtlich und da gibt es auch nichts zu beschönigen. Du trägst daran Schuld, dass deine Freundin das Bein verloren hat. Nicht nur wegen der Leichtsinnigkeit des Fahrens, sondern auch noch dadurch, dass du bekifft warst dabei. Ja. Da gibt es jetzt keine, auch von meiner Seite aus kann ich dir da keine Erleichterung geben. Das hast du mit dir und deinem Gewissen erstmal klarzumachen. Das ist verdammt schwer und verdammt schlimm. Nur ich weiß halt jetzt nicht, was ich jetzt... Wenn das Bein jetzt halt fehlt, ob ich da andere Gefühle für sie entwickle oder so und vielleicht dann nicht mehr mit ihr da zusammenleben kann. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Warum meinst du, dass du andere Gefühle entwickelst? Weil jetzt halt das Bein fehlt ich halt wahrscheinlich nicht mehr so die richtige Beziehung. Ich meine, ich werde halt mein Leben lang jetzt damit leben müssen. Und warum? Dann das zu ertragen, halt, dass ich sie dann halt immer noch sehe, das fällt mir halt dann schwer. Heißt das, interpretiere ich das jetzt richtig, dass du die Freundin gar nicht mehr richtig lieben kannst, weil sie jetzt das Bein verloren hat? Weil das für dich auch nicht mehr so attraktiv ist, dann mit einem Kumpel im Bett zu liegen? Ich liebe sie, aber ich kann's nicht ertragen, das mit meiner Schulter jetzt lieb zu sehen immer. Und so, jetzt wollen wir nicht in Selbstmitleid und Weinerlichkeit abrutschen. Das ist das Mindeste, Christian, was du jetzt tun kannst und was du tun musst. Wenn du mir jetzt noch ankommst, dass ich kann das nicht ertragen, die arme Frau da zu sehen, dann tust du es wieder nur für dich, weil du das nicht für dich auf die Reihe bekommst. Das kann man nicht mehr gut machen, was du da angerichtet hast. Das einzig Richtige, was du machen kannst, ist, dass du jetzt rigoros zu deiner Freundin hältst und ihr bei ihrem jetzt neuen, für sie auch schwierigen Leben zur Seite stehst, bei ihr bist. Das andere wäre da würdest du noch einen draufsetzen, wenn du jetzt nur, weil du so schwach bist und du es nicht ertragen kannst, das Mädchen jetzt auch noch verlassen würdest. Ja, da hast du recht. Ja, da hast du recht. Jetzt will ich noch mal fragen, nicht, dass ich das gerade in den falschen Hals bekommen habe oder vielleicht andere Leute auch. Nee, noch eine andere Frage. Das ist ja jetzt nicht, das stößt dich jetzt körperlich nicht ab, dass das Mädchen das Bein amputiert hat. Nee, das nicht. Das nicht, das okay, nicht. Dann das habe ich gerade ein bisschen falsch verstanden, ja. Mhm. Halte zu diesem Mädchen, das ist das Einzige, wie du überhaupt irgendwie wieder was gut machen kannst, Christian. Okay. Ich werde es machen. Und bestell deiner Freundin, wenn sie mich vielleicht kennt, von mir ganz, ganz liebe Grüße und gute Genesungswünsche. Okay, ich danke dir für das Gespräch. Christian, tschüss. Okay, tschüss. Ciao. So, meine Lieben, jetzt haben wir mal wieder Bildtelefon-Time hier. Ich begrüße, das muss ich mir erstmal aufschreiben jetzt, Nieves heißt die eine junge Dame und die andere wird gleich Sabrina heißen, 18 Jahre. Und per Knopfdruck sind sie da. Ja, hallo. Ihr Lieben, das ist Nieves und Sabrina, stimmt das? Ja, das stimmt. Du bist Nieves. Ja, hallo. Ja, und ihr seid jetzt in der Turbinenhalle in Oberhausen. Ja, genau. Und wolltet ein klein wenig mit mir plauschen. Ja, das haben wir uns dann so gedacht. Das war eigentlich ganz spontan. Ja, zu welchem Thema denn? Ja, also es ist etwas schwierig. Und zwar, ich habe seit einem Jahr einen Freund und habe jetzt heute erfahren, dass er mir seit 3 Monaten schon fremd geht. Mit Sabrina, die neben mir sitzt. Das hast du gerade erst erfahren? Ja, heute Mittag habe ich das erfahren, weil sie war so freundlich, hat mich angerufen. Weil sie wusste gar nicht, dass er eine Freundin hat, also mich. und hat das dann durch eine Freundin rausgekriegt, die bei mir auch auf der Schule ist. Mhm. Und dann haben wir uns heute Mittag zusammengesetzt und haben halt darüber geredet und sind jetzt im Überlegen, wie wir ihm dadurch eins rauswischen können. Das heißt, ihr beide kanntet euch vorher noch gar nicht? Nee, wir kannten uns nicht, nee. Das ist ja eine ungewöhnliche und tolle Sache, dass ihr beiden Mädels jetzt so schnell da zueinander gekommen seid. Ja, das auch. Wir haben uns gedacht, so gegeneinander spielen bringt ja irgendwo nichts, dann können wir das lieber, sag ich mal, gegen ihn verwenden. Ja. Du bist wahrscheinlich aus allen Wolken gefallen, als du das heute gehört hast. Ja, das auf jeden Fall. Vor allem, weil er wirklich nicht der Typ ist, der sowas macht. Hast du irgendein Anzeichen entdeckt in den letzten Monaten, was dir jetzt so im Nachhinein so ein bisschen schon dubios vorkam? Nee, das ja noch nicht mal. Das ist ja das Paradoxe an der Sache. Also, was wohl eigenartig war, wir hatten die ganzen, sag ich mal, also fast 11 Monate, die wir zusammen sind, immer so vom Heiraten gesprochen und so halt, wie das halt so ist, wenn man zusammen ist und glücklich ist. Mhm. Und vor 2 Monaten haben wir uns verlobt. Habt ihr euch schon verlobt? Ja, genau. Aber seit 3 Monaten hat er schon, ja, ich will es mal ausdrücken, eine Affäre mit Sabrina. Das heißt, ich weiß nicht, ob das auf schlechte Gewissen war oder so. Die Verlobung fand statt, als er schon fremdgegangen ist. Ja, genau. Ja. Nives, gib mir doch mal eben die Sabrina. Jetzt will ich sie mal mit einbeziehen. Ja, alles klar. Mhm. Hallo? Grüß dich, Sabrina. Ich habe jetzt gerade schon die Grundinformationen bekommen. Das ist ja ein dickes Ei, was da mit euch gemacht wurde in der letzten Zeit. Er war schon verlobt, er hat sich verlobt, als er schon mit dir zusammen war, auch. Ja. Hat er dir denn vorgegaukelt, dass er mit dir ausschließlich zusammen ist, so richtig eine Beziehung führt, auch? Ja, sicher, hat er auch gesagt. Wie oft hast du ihn denn gesehen? Ja, ich habe den also ziemlich oft gesehen, nur er hat immer erzählt, also ihr hat er erzählt, er war ja arbeiten vorher, er war 3 Tage in der Woche. Mhm. Und dann hat er ihr erzählt, er ist noch arbeiten, obwohl er gar nicht arbeiten war. Und mir hat er auch immer erzählt, an anderen Tagen geht er arbeiten, obwohl das nicht stimmte. Und wie war das und dann so? Dann kam er halt immer zu Nives oder zu mir. Ja, wie war das denn so? Klassischerweise macht man ja samstags und freitags was miteinander. Dann hat er sich das immer so aufgeteilt zwischen euch beiden und hat der einen immer eine Lüge erzählt. Ja, hat er sich immer aufgeteilt. Einmal lang konnte er nicht, dann durfte der nicht weg oder so, hat er einmal erzählt. Mhm. Weil die Eltern, die sind auch ziemlich streng und ja. Als du das erfahren hast, jetzt, kürzlich, ja. Was hast du denn da spontan empfunden? Ja, ich war sehr schockiert. Mhm. Weil da konnte ich mir nicht vorstellen so von ihm, weil, weiß nicht, so war er immer ganz lieb und alles. Nun ist das ja eine tolle Initiative von dir, finde ich, dass du dann gleich zu Nives Kontakt aufgenommen hast. War das für dich klar, dass du gleich jetzt mit ihr reden würdest wollen oder wie kam die Idee zustande? Ja, nur meine Freundin, ich habe ihr immer nur erzählt von ihm. Mhm. Und dann ist eine Nachbarin von mir und sie ist bei Nives und beim Darius auf der Schule. Mhm. Ja, und die hat dann hab ich ihr auch ihn gezeigt und so, und dann kam sie zu mir und also hat sie gesagt, sie kennt ihn und der hat eine Freundin. Und dann hat sie mir auch die Telefonnummer besorgt und dann war das klar eigentlich, dass ich sie anrufe. Mhm. So spontan, hast du keine Eifersucht empfunden, Nives gegenüber? Nee, im Moment konnte ich gar nichts empfinden. Ich war nur schockiert, weil ich das nicht so richtig glauben konnte. Wie lange heute Abend sitzt ihr beiden jetzt schon zusammen und beredet das Thema und den Fall? Ne, wir haben uns heute Nachmittag haben wir uns getroffen, als ich sie angerufen habe, haben wir uns 1 Stunde später direkt getroffen. Mhm. Und dann haben wir uns, dann hat sie erzählt, weil er hat mir wieder erzählt, er bleibt zu Hause heute. Mhm. Und ich wollte ja eigentlich in der Turbinenhalle. Und er hat mir erzählt, er bleibt zu Hause. Und? Ja, und dann hat sie mich angerufen und gesagt, dass er auch in der Turbinenhalle will. Und dann hat er mich nochmal angerufen und so. Und dann hat er gesagt, weil ein Kollege hat noch von ihm bei mir angerufen, ob ich nicht mitkomme im Delta. Aber dann hat die Nives ja mir schon... Ist er denn jetzt, heute Abend, wo ist er denn nun? In der Turbinenhalle auch? Der ist in der Turbinenhalle, ja. Das ist ein Ding. Aber er hat euch beide noch nicht zusammen entdeckt, oder wie? Nein, der ist ja mit dem Nives, ist er hier. Ach so, er ist mit dem Nives. Ah, jetzt verstehe ich das. Mhm. Und ihr habt euch aber auch heimlich jetzt auch da verabredet, ihr beiden. Ja. Gib mir doch die Nives nochmal, Sabrina. Ja, einen Moment. Ja? Also die Grundfakten sind jetzt klar, Nives. Er ist mit dir in der Turbinenhalle. Er weiß nicht, dass Sabrina auch da ist. Und er weiß nicht... Nee, das weiß er nicht. Und er weiß nicht, dass ihr beide jetzt schon richtig reinen Wein euch gegenseitig eingeschenkt habt. Nee, das weiß er nicht. Vor allem, es war ziemlich schwierig, ihm zu sagen, wo ich jetzt gleich hingehe. Ne? Was hast du denn gesagt, wo du jetzt im Moment bist? Ich habe gesagt, ich gehe in den T-Club, weil er geht da nicht hin, weil ihm die Musik da nicht gefällt. Wenn der wüsste, dass vor der ganzen Nation jetzt über ihn gesprochen wird, ne? Ja, genau. Und deswegen fand ich das auch ganz praktisch. Ja, sehr praktisch. Finde ich auch. Was habt ihr jetzt vor? Ihr habt doch sicherlich vor, ihm einen richtig reinzuwürgen, ne? Oder? Ja, das auf jeden Fall. Wie denn? Also das wissen wir nicht. Keine Ahnung. Zuerst hatten wir uns irgendwie überlegt, also bevor wir das jetzt hier geplant hatten, dass wir beide zu dem hingehen, dem Kuss auf die Wange geben, so richtig so im Duett irgendwo. Mhm. Und dann hatten wir uns vielleicht überlegt, ihm das, also wir sind ja jetzt auch im Fernsehen, und ihm das Gespräch wirklich auf Video zu zeigen. Mhm. Also, dass er ahnungslos dann beispielsweise zu mir kommt, und dann kommt Sabrina auch zu mir, und dann sagen wir, komm, jetzt bleib mal ruhig sitzen, und dann spielen wir ihm das Video vor. Habt ihr denn jemanden, der euch das aufzeichnet jetzt im Moment? Ja, das wird uns zugeschickt. Das wird euch zugeschickt. Da haben wir schon nachgefragt, ja. Das ist natürlich kein... Aber das möchte ich mir in 20 Jahren nochmal angucken und mich daran erinnern. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Idee, dass ihr ihm das vorspielt. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, wenn du ihn zu dir einlädst. Vorher ist Sabrina auch schon in deiner Wohnung. Du versteckst sie vielleicht in der Wohnung. Und dann sagst du so, jetzt werde ich dir mal was vorspielen. Und es fängt an, das Video fängt an. Und während das Video dann läuft, kommt Sabrina dazu und setzt sich neben dich. Ja, irgend das sowas. Ist natürlich auch eine klasse Idee. Oder direkt danach, wenn er das Video fertig angeguckt hat, dass dann Sabrina aus dem Kleiderschrank steigt und dann geht's rund. Ja, das wäre super. Aber ihr beiden. Das stimmt. Also dann hoffe ich aber wirklich, dass das vorher nicht, also ihm irgendjemand erzählt, weil dann wird er schon vorbereitet. Ja, die Gefahr besteht natürlich jetzt, dass euch Leute erkennen und dass er davor gewarnt ist. Ihr beide und auch du, Nives, du wirkst ja ziemlich locker und cool im Moment. Bist du nicht... aber ich weiß nicht, ich kann da wirklich im Moment einfach nur drüber lachen irgendwo, weil ich finde das so unglaublich. Ich bin echt so fassungslos, ich weiß gar nicht, wie ich anders reagieren kann. Wie denkst du denn jetzt über... Ich meine, du machst das dann... Bitte? Wie denkst du denn jetzt über den jungen Mann? Also, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin wirklich total enttäuscht. Also, das hätte ich wirklich nie gedacht. Sagen wir es doch ganz klar. Weil der ist so... Bitte? Sagen wir es doch ganz klar. Ein Arsch. Ja, genau. Ne? Kurz und bündig. Kurz und bündig. Liebes, gib mir Sabrina bitte noch eben nochmal. Ja, gut. Ja. Einen Moment. Ja? Also Sabrina, wir haben ja schon einen schönen Plan gerade ausgeheckt, wie ihr das machen könnt. Habe ich mit Nives besprochen. Auch an dich nochmal die Frage, bist du eher wütend oder enttäuscht im Moment? Nee, ich kann gar nichts. Ich kann das nicht glauben, ich bin fassungslos und ich kann echt nur drüber lachen. Ist es denn so, weiß ich nicht. Ja, ist es denn so für dich auch klar, dass wenn die Sache jetzt aufgelöst wird und ihr ihn damit konfrontiert, dass ihr es wisst, dass dann Schluss ist? Ja, das ist für mich klar. Für dich ist es gelaufen? Ja, für mich ist es gelaufen. Das will ich jetzt Nives auch noch fragen und von dir verabschiede ich mich schon mal, Sabrina. Ja, gut. Tschüss. Tschüss. Ja? Nives, ist denn die Sache für dich dann auch gelaufen, wenn das jetzt alles aufgelöst ist und er damit konfrontiert wurde? Ja, das denke ich mal dann doch. Also ihm nochmal richtig, es ihm nochmal einmal richtig zeigen und dann adieu, junger Freund. Ja, genau, weil das lasse ich wirklich nicht mit mir machen. Also, richtig so, auf keinen Fall. Weil dann ist er nachher doch der Gewinner und also... Ja. Die Genugtuung, die will ich ihm wirklich nicht geben. Dann will ich zumindest, wenn das schon so zu Ende gehen muss, dann wenigstens meinen Spaß noch dabei haben. Sehr richtig. Jetzt fädelt das alles sehr geschickt ein und macht das auch gleich geschickt in der Turbinenhalle, dass ihr so tut, als würdet ihr euch nicht kennen, ne? Damit er keinen Wind bekommt. Viel Glück! Ja, danke ich schön. Ich würde gern das Gesicht von dem jungen Mann sehen, wenn er das erfährt. Ja, da bin ich auch gespannt drauf, wirklich. Tschüss, Nives. Ciao. Okay, tschüss. So, jetzt geht's weiter mit einem normalen Telefon und ich begrüße ganz herzlich den Stefan und er ist 17 Jahre alt. Ja, hallo. Stefan, hi. Dich kann ich leider nicht sehen, sondern nur hören. Ja. Aber ist ja auch schön. Ich höre dich aber jetzt schlecht. Ich sage gerade im Moment auch gar nichts, sondern warte auf dich und dein Thema. Was? Nee, das brauchst du, ja. Mein Thema ist, ich habe meine Oma 2000 Mark gestohlen. Für einen Freund, der heroinabhängig ist. Oh, da hast du dich aber in was reingeritten. Ja, Du hast ja Oma 2000 Mark gestohlen. Also jetzt erstmal von vorne. Wie hast du der Oma die gestohlen? Meine Oma, ich habe eine sehr gute Beziehung zu meiner Oma. Also die hat volles Vertrauen zu mir und ich gehe da auch öfter hin. Ich gehe für sie einkaufen, helfe im Haushalt. Meine Oma ist blind. Kommt auch noch dazu. Mhm. Ich helfe ihr im Haushalt und alles Mögliche und sie vertraut mir dann ihr Geld an. Sie hat immer noch die Gewohnheit, das Geld von der Bank zu holen und mit nach Hause zu nehmen, eine Geldkassette. Und dann gehe ich jede Woche mal Großeinkauf machen und so und deswegen kam ich an dem Geld auch ran. Ist ihr das denn nicht aufgefallen? Ich meine, 2000 Mark ist eine ganze Menge Geld, wenn das weg ist. Ja, meine Oma ist ja blind und Ja gut, ich kann das ja fühlen, wenn es weg ist. Ich habe Papierschnipsel geschnitten in die Größe von den 1000-Mark-Schein. Ja, aber das fühlt sie doch, ob da nur Papierschnipsel liegen oder ob das richtige Geldscheine sind. Das weiß ich nicht. Sie hat noch nichts bemerkt, also. Also wahrscheinlich wird sie auch nicht so oft das Geld kontrollieren. Also ich gehe einkaufen für sie und so macht sie eigentlich keine Einkauf. Also hat richtiges Vertrauen in dich. Ja, und ist sie eine arme Frau? Hat sie nicht so viel Geld? Sie lebt von der Rente, von die Rente von meinem Opa, also der ist tot und kriegt noch zusätzlich Binnengeld. Also es ist sehr viel, aber für sie reicht es allemal. Ist ja jetzt auch völlig egal, ob sie steinreich ist oder ob sie ganz arm ist. Wenn sie ganz arm ist, ist es noch gemeiner. Es ist schon gemein genug. Jetzt erzähl mir von dem Freund. Ja, mein Freund ist, ist heroinabhängig und schon seit 3 Wochen krank. Der geht normal anschaffen, also er geht auf den Strich und verdient sich so das Geld für die Drogen. Und er hat gesagt, er war so auf Talkie, der brauchte unbedingt Stoff und irgendwie habe ich mich dazu reden lassen und ich konnte das nicht mehr. Der hat sich ja, das ist ja eine Qual für die. Hast du das jetzt gemacht, weil er krank ist und er nicht aus dem Strich gehen kann? Ja, genau. Und so, was hat er denn? Dann ja Husten und Fieber, Lungenentzündung wahrscheinlich. Und dann wollte er mir das Geld aber Stück für Stück zurückzahlen und das Problem ist jetzt, meine Oma möchte jetzt eine neue Waschmaschine. Die Waschmaschine von ihr ist kaputt. Und die möchte es von dem Geld, was sie denkt, was da in der Kassette ist? Was sie denkt, was sie hat. Ja, normal hat sie in die Kasse da 2400 Mark. Und Stefan, da hast du aber wirklich was gemacht, Mensch. Ja, das ist... Und wann hast du dem Freund die 2000 Mark gegeben? Vor 2 Wochen. Und der ist immer noch krank und du kriegst das Geld wahrscheinlich so nie. Nee, ich werde vielleicht, doch, ich krieg's wieder, aber ach jetzt, das bringt ja nichts. Mein Vater möchte am Montag losgehen, mit meiner Oma eine Waschmaschine kaufen. Mann. Also dir ist klar, dass du richtig Mist gebaut hast. Ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Ist völlig klar. Es ist einfach das Schönste ist, ich kann meiner Familie nicht davon erzählen. Die haben alle so ein Vertrauen in mir. Ich bin normalerweise auch nicht so, aber ich konnte das nicht ansehen, wie mein Freund da am Leiden war. Und Also das Schlimme ist natürlich, es ist schlimm, dass du der Oma jetzt das angetan hast. Ja, das ist ein großer Vertrauensbruch. Das ist das Schlimmste. Dann bei allem Verständnis, dass du deinen Freund da nicht mochtest leiden sehen, du hilfst ihm damit ja auch nicht. Das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Doch, natürlich nicht. Der kauft sich dann den Stoff und das hält eine Weile und dann geht es wieder von vorne los. Ja, aber wenn er den Stoff nicht kriegen würde, ich weiß nicht, Stefan, kann ja auch was passieren, oder? Stefan, die einzige Rettung für deinen Freund, wie alt ist dein Freund? 21. Die einzige Rettung für deinen Freund ist, dass er in eine Drogenberatung geht und dass er eine Entzugskur macht, möglichst in einer Klinik. Nur das ist eine Hilfe. Es ist keine Hilfe, ihm Geld zuzustecken, damit er sich neuen Stoff kauft. Der kann auch nicht, glaube ich, mit seinen Eltern darüber reden oder so, aber der wohnt auch bei seinen Eltern. Ja, wenn er mit den Eltern nicht reden kann, dann bring ihm das doch mal nahe. Ich meine, das wird er ja wahrscheinlich auch selbst wissen. Habe ich auch schon, aber... Der lässt sich nicht dazu zu reden. Ich hab schon mal gesagt, lass dich doch mal beraten. Also okay, also wenn der das nicht von sich aus macht, den wirst du nicht dahin zwingen können. Das Problem ist nur, dass du schon mal für dich, also du musst dir im Klaren sein, dass du das auf keinen Fall in irgendeiner Weise nochmal wiederholen solltest. Nee, auf keinen Fall. Weil du ihm, selbst wenn du das Geld hättest, wenn es dein Privatgeld wäre, würdest du ihm damit nicht helfen und nichts nutzen. Du rettest ihn über ein kleines Stückchen und dann ist es eigentlich schlimmer als vorher. So, nun ist aber alles passiert, wie es passiert ist und jetzt ist die Frage, wie kommst du da raus? Ja. Am Montag wollen die eine Waschmaschine kaufen. Ja. Und dir ist es unmöglich, bis Montag 2000 Mark aufzuzahlen. Ja, klar, auf jeden Fall. Das Verhältnis zu deiner Oma ist richtig gut, sagst du? Ja, sehr gut. Wie alt ist deine Oma? 68. Ist die so eigentlich ganz fit noch? Ja, nur die Blindheit kam vom Zucker und dann den Starr und... Aber sie ist nicht irgendwie akut herzkrank oder irgend sowas? Nee. Ich frage dich deshalb, weil ich gerade überlege, kann man der Oma die Wahrheit zumuten? Bestünde die Möglichkeit, dass du in Reue, so wie du es mir jetzt auch erzählt hast, zu ihr gehst und ihr das genauso schilderst und dich gleich entschuldigst und sagst, dass du so in Not warst, deinem Freund helfen würdest, dass du alles anstellen wirst, das Geld zurückzugeben, aber im Moment ist es nun mal so, wie es ist. Und sie bittest, dass es nicht weiter an die Familie getragen wird. Wenn sie sagt, die Waschmaschine kann noch eine Woche warten, dann sagt dein Vater, okay. Das ist sehr schwer, weil die hat so ein Vertrauen in mir und... Mhm. Stefan, du hast so richtig Scheiße gebaut. Ja, ne? Weiß ich. Und wenn man so Scheiße gebaut hat, muss man auch den Mut aufbringen und sich dazu bekennen. Nur so kann man so Sachen auch wieder gut machen. Und wenn du ihr wirklich ganz offen alles erzählst und auch deinen Zwiespalt, in dem du gesteckt hast, berichtest, so wie du es mir gerade gesagt hast, dass dir der Freund so leid getan hat und dir aber auch jetzt das so leid tut, deiner Oma gegenüber, hast du vielleicht eine Chance. Ich könnte fast schwören, dass deine Oma damit umgehen kann. Vielleicht eher damit umgehen kann, als wenn sie es irgendwie vielleicht ein bisschen später, vielleicht sogar über Dritte erfährt. Könnte ja sein, irgendwie. Weiß der Teufel, wie das irgendwie rauskommen kann. Ja, sehr schlecht, da jetzt rauszukommen anders. Ich fände das eigentlich die beste Lösung. Ich weiß, wie dir zumute ist und wie schwierig das ist, aber ich glaube, das wäre die beste Lösung. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, ich höre dich so schlecht, dass... Ja, die Leitung ist ja noch nicht so dolle. Ich glaube, wir haben das auch jetzt alles besprochen. Ich habe dir jetzt so meine Idee gesagt, Stefan. Mhm. Denk mal drüber nach. Ja, muss ich mal. Denk mal, und du musst schnell drüber nachdenken, weil du musst ja morgen handeln. Morgen, übermorgen musst du handeln. Ah, das ist so ein Scheiße. Ja. Du musst es auch ausbaden. Du badest am Wochenende aus. Ja. Hm? Okay. Viel, viel Erfolg und viel Glück. Tschüss, Stefan. Ich wollte dir noch sagen, denn ich finde deine Sendung toll und mach weiter so. Ne? Vielen Dank, Stefan. Ja. Tschüss. Tschüss. Helga ist dran. Und Helga ist 60 Helga Jahre alt. Hi. Hörst du mich? Ja, ich höre dich sehr gut. Hallo Helga. Ich höre dich ganz leise. Das kommt immer, ich komme immer ein bisschen später erst über den Telefonhörer. Na, ich frage mich nur, wieso bist du kein Psychologe geworden? Nein, dann wäre ich vielleicht ein ganz anderer Mensch geworden, wenn ich so eine Ausbildung gehabt hätte. Wenn ich so nachdenke, ich sehe fast jeden Tag die Sendung. Ja. Ich koche mir extra einen Kaffee, damit ich nicht einschlafe. Ist das so? Ja, wirklich. Na, ich weiß nicht seit wann, seit 2 Jahren oder ich weiß nicht seit wann. Ist egal, es geht um Marihuana. Ja. Und zwar, was dieser Typ vorher gesagt hat mit dem Mädchen, mit dem amputierten Bein, also ja. Das ist die Katastrophe. Mhm. Man kann rauchen, aber man muss die Grenzen kennen, finde ich. Ja, aber man sollte nicht Auto fahren danach. Okay, das meine ich, ja, das meine ich. Ich bin 60, ich rauche auch seit meinem 41. Lebensjahr. Ist das wahr? Und zwar so ist das passiert. Ich habe einen Sohn, den habe ich mit 20 bekommen. Ja. Der hat mit 16 begonnen zu rauchen. Ich habe damals nichts gemacht. Ich habe vollstes Vertrauen gehabt, dass er nicht auf etwas anderes umsteigt. Ja. Mhm. So, und so ist es passiert. Dann habe ich 3 Ehen hinter mich gebracht, mit allen Ach und Weh. Und beim dritten Mal habe ich gedacht, nein, jetzt heirate ich nicht mehr, jetzt ziehe ich in eine Wohngemeinschaft. Aha. Und das war zufällig so eine klasse Wohngemeinschaft auf dem Land. Eine Zufallsbekanntschaft, die hat mir eigentlich mein Sohn zugeführt, ohne dass er gedacht hat, dass ich dort jemals hinziehe. Und dort habe ich das erste Mal geraucht, mit 41. Mit 41 Jahren. Ja. Was sind denn das für Leute, mit denen du da zusammenlebst? Also die waren, ich lebe nicht mehr dort. Ach, nicht mehr? Ich bin jetzt in Wien in einer Wohnung. Du rufst jetzt aus Wien auch an. Aber aus Wien, ja. Aus Wien, ja. Aber ich rauche, mein Leben hat sich total verändert zum Positiven. Also nochmal die Frage, das war gerade der Hintergrund, waren das jüngere Leute, mit denen du da zusammen gewohnt hast? Ja, ich war die Älteste, ja. Du warst die Älteste, ich war 41, die waren so 28, ja. Aussteiger. So, und die haben dich zum Rauchen verführt oder animiert oder dich draufgebracht? Ja, die haben mich ganz im Guten gefragt, ob ich probieren möchte. Und jetzt rauchst du seitdem ab und zu mal dein Pfeifchen, dein Joint oder wie machst du es? Ja. Oder in der Wasserfall? Ich hab einen Balkon, der ist zwar nur 1 Meter breit, aber habe ich 23 Kübel angepflanzt. Ich glaube, das darf man in Österreich auch nicht, ne? Nein, das darf man nicht, aber ich stehe dazu. Ja. Weil sie sollen das endlich freigeben, dann gibt es nicht so viel. Sehe ich auch so. Hin und her. Ja. Wie oft rauchst du und wie rauchst du? Naja, nicht sehr oft. Mhm. Wann es mich freut, wenn ich empfinde, Aber ich brauche das nicht. Mhm. Ich rauche Zigaretten und wenn ich um 2 Uhr früh keine mehr habe, laufe ich zum Automat. Aber sowas habe ich mir noch nie, aber Marihuana habe ich mir noch nie gekauft in meinem Leben. Immer nur meine Kübel angepflanzt. Die eigene Zucht. Also ja. Brauchst du dir so einen richtigen Joint oder rauchst du es pur? Das kann ich leider nicht. Ich habe ein gutes Fingerspitzengefühl. Manches Mal stopfe ich das mit der Wacke in Hülsen. Ja. Oder machen wir einen Filter, einen künstlichen, das geht. Oder ich habe eine Freundin, die kann das sehr gut und die baut mir welche vor. Ja. Ja. Machst du das denn zusammen mit der Freundin auch oder auch alleine? Mit der Freundin zusammen, mit vielen Freunden, meines Sohnes. Ach so. Sind das denn alles in der Regel doch dann jüngere Leute oder ist deine Freundin auch in deinem Alter? Nein, meine Freundin ist eine Schulkollegin meines Sohnes. Ach so. Ich bin darüber so erstaunt, denn ich habe noch nie mit einer 60-jährigen Person gesprochen, die ganz cool sagt, ich rauche gerne ab und zu Marihuana. Du, mein Leben hat sich umgekrempelt und ich habe vor, man darf dir doch schreiben. Ja. Ja. Ich habe in dieser Zeit zu schreiben begonnen. Ich habe immer gewusst, in mir steckt etwas, aber ich habe nicht gewusst, was. Mhm. Und jetzt bin ich draufgekommen, dass ich schreiben kann. Mhm. Durch das Rauchen von Marihuana? Durch das Schrauben. Aber ich habe mich total umgekrempelt in dieser Zeit. Ich habe seit dieser Zeit kein einziges Stück mehr gekauft in einem Geschäft, außer Schuhe. Mhm. Und vielleicht Strumpfhosen. Alles kaufe ich auf dem Flohmarkt überall. Und dadurch spare ich natürlich Geld. Aha. Und aus meinen Samen baue ich nächstes Jahr wieder Pflanzen. Helga, sag mir mal bitte, wenn du dir einen Joint reingezogen hast, was tust du dann? Du musst mich fragen, was ich tun möchte. was möchtest du tun? Du möchtest wahrscheinlich nackte Männer um dich haben, oder was? Ich kann leider das nicht alles tun, was ich gerne möchte. Weil in diesem Moment möchte ich mich am liebsten auf die Straße nackt ausziehen und tanzen. Also mich hat es so positiv. Ich lache, nämlich ich bin an und für sich ein fröhlicher Mensch und sehr jung geblieben, ja? Ja, also dir geht das richtig gut, wenn du geraucht hast. Mir geht's total gut. Hast du jetzt gerade vor diesem Gespräch auch was geraucht? Nee. Bitte? Hast du vor diesem Gespräch jetzt geraucht? Nein, heute habe ich nicht. Nein, heute nicht. Gestern. Gestern, aber ist nichts geblieben bis heute. Aber ich möchte nur sagen, wenn man wenn wir in einer Runde sitzen, ich weiß, wann ich genug habe, bitte. Ich weiß, wo meine Grenze ist. Das ist ganz wichtig und dass man eben wirklich nicht in den Straßenverkehr damit... Und das könnte noch, egal wer sagen, na einmal noch oder einmal noch, nein, wenn ich einmal genug habe, dann ist genug. Mhm. Liebe Helga, das hat mir Spaß gemacht, mit dir zu reden. Und ich werde alle Hebel bewegen, ich schreibe überall hin und überall hin, aber es nützt nicht viel. Ich glaube, allmählich wird sich da auch eine Gesinnungsänderung durchsetzen. Und? In Deutschland sowieso, in Österreich kann ich es nicht so beurteilen. Na, ich hoffe, wir haben einen Primar bei uns gehabt, der Dr. Bernhaupt, ich weiß nicht, ob der Name ist, nein, sieht sehr bekannt aus. Und der hat eine Klinik geleitet in Mödling bei uns und den haben sie abgesägt, weil er sich im Fernsehen von Millionen Menschen sagen hat getraut, Marihuana ist keine Einstiegsdroge. Also die Zeiten sind hoffentlich bald vorbei. Ja, ich glaube auch. Herzliche Grüße nach Österreich, nach Wien. Ja, danke. Freue mich über so eine treue Zuschauerin wie dich, Helga, und wünsche dir alles Gute und viel Spaß beim Kiffen. Ich hätte zu so vielen Themen etwas zu sagen. Ich glaube, wir sollten noch mal telefonieren demnächst. Ja, und darf ich dir etwas von mir schicken, was ich geschrieben habe? Gerne, ja, bitte mach es, ja. Ich sag dir jetzt gleich nach unserer Pausenmusik auch die Adresse noch mal an. Ja. Gut. Okay, Helga, alles Gute, tschüss. Dankeschön, Papa, servus. Tschüss. Servus, sagt man, genau, servus. Wenn ich schon mit einer Österreicherin spreche, dann muss ich auch Servus sagen. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause. Und weiter geht's, 1.35 Uhr und 29 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und ihr könnt hier heute bei mir ganz normal anrufen, heute Nacht, zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0180-5678-111. Und unser Domian-Bild, Bildtelefon steht heute Nacht in der Turbinenhalle in Oberhausen. Jetzt, wie versprochen, unsere Anschrift, falls ihr mir schreiben wollt, für Autogrammwünsche oder für sonstige Anliegen, WDR 1 Live Domian, ganz einfach alles, 50600 Köln. WDR 1 Live Domian, 50600 Köln. Bevor es weitergeht, möchte ich gerne noch Bezug nehmen auf gestern. Wir hatten gestern ja, das Interview hier in der Sendung, das Gespräch mit Mirja. Mirja war 22 Jahre alt, ganz schwer krebskrank, und sie hat mir darüber erzählt, dass sie ihr Testament gemacht hat, dass sie bald sterben wird, wie die Trauerfeier zelebriert werden soll und so weiter. Wir haben auf dieses Gespräch hunderte von Reaktionen bekommen. Per Telefon, per E-Mail und per Fax. Stellvertretend für diese vielen Reaktionen möchte ich euch vier Schreiben hier jetzt kurz vortragen. Ein Mail von Tina. Tina schreibt, Hallo Jürgen, heute bekam ich eine Lektion in Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich finde nicht einmal ein Wort dafür. Die junge Frau, die so ruhig und gefasst über ihre Krankheit, ihre Wünsche und über ihr Sterben sprach, hat mich mehr als beeindruckt. Ich sah, dass du nach Fassung gerungen hast und war froh, dass ich alleine war und weinen durfte. Dann auch ein Mail von Friedrich. Lieber Jürgen Domian, ich war sehr beeindruckt von Mirja und habe ganz furchtbar geweint. Ich habe sehr viel von ihr erfahren, was mich bei meinem Tode vielleicht trösten wird. Ich möchte ihr, der Mirja, dafür danken. Dann ein Fax von Eva aus Bräunau. Lieber Jürgen Domian, so wunderbar, wie du gestern mit den todkranken Menschen gesprochen hast, das zeigt wirklich menschliche Größe. Ich bin Krankenschwester und selber schon oft in solchen Situationen gewesen. Bei all dieser Hoffnungslosigkeit ist es unglaublich schwer, noch ein tröstendes Wort zu finden. Auch ich saß vor dem Fernseher und war den Tränen nahe. Pass auf, dass du dich nicht so sehr verausgabst, sonst bist du zuletzt krank und leer. Und noch ein Mail aus Berlin von Markus. Hallo Domian, deine Reaktion, das Weinen, ist das Menschlichste überhaupt. Ich musste fast mitweinen. Das Gespräch mit Mirja regt zum Nachdenken über das Leben an. Mir ist schlagartig klar geworden, dass wir nur kleine Kerne in der Suppe sind. Deine Sendung regt zum Denken an und erweitert den Horizont. Soweit eine kleine Auswahl von Reaktionen auf das Gespräch gestern mit Mirja. So, ihr Lieben, jetzt machen wir weiter in der heutigen Sendung und ich begrüße ganz herzlich einen jungen Mann, 25 Jahre alt, und er heißt Jan. Das stimmt, ne? Ja. Hallo Jan, was ist denn dein Thema? Ja, hallo. Mein Leben ist vor eineinhalb Jahren zu einer Qual geworden. Zu einer Qual? Ja, ich habe damit angefangen, dass ich vor einem Jahr meine Freundin verloren habe, die ist an Krebs verstorben. Deine Freundin? Ja. Und ich habe halbes Jahr davor, bevor sie verstorben ist, festgestellt, dass ich mich HIV infiziert habe. Wo hast du dich infiziert? Das, so wie ich vermute, von ihr, weil sie mir gebeichtet hat, dass sie als Begleitungsperson gearbeitet hat. Und sie hat mir das gesagt, da wusste ich noch nicht, dass sie krank ist. Und mir aber geschworen hat, dass sie mit den Leuten nie geschlafen hat. Und irgendwie, sie ist ins Krankenhaus gekommen mit Geldsucht in geschlossener Abteilung und da wurde ich angerufen, weil sie lebt ja nicht in Deutschland, dass ich auch zum Arzt gehen soll, weil es ansteckend ist. Und da hat irgendwie, wo ich zu der Untersuchung gegangen bin, irgendwie so einfach, irgendwelche Stimme hat mir gesagt, komm, mach einen Test. Den habe ich mir auch gemacht und hat nach vier Wochen erfahren, dass ich HIV-positiv bin. Also du hast deine Freundin verloren und hast letztendlich aber was zurückbehalten aus diesem Kontakt, nämlich eine schwere Krankheit. Ja. Oder die Möglichkeit zu einer schweren Krankheit? Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es von ihr ist. Mhm. Das ist nur Vermutung. Im Moment ist es aber so, dass du positiv bist, du bist nicht erkrankt. Das ist richtig, ja? Es fängt bei mir langsam an, ja. Es fängt an? Ja. Mhm. Welche Symptome hast du? Ich hatte bis jetzt im August festgestellt, dass ich HIV-positiv bin. Und letztes Jahr das. Und ich habe dieses Jahr bis Juni waren meine Werte in Ordnung. Mhm. Habe dann im August Urlaub gemacht, 3 Wochen. Und vor meinem Urlaub habe ich einen Test gemacht und habe aus dem Urlaub angerufen, um zu erfahren, wie meine Werte sind. Mhm. Da sind meine Viruslast von 600 auf 10.600 gestiegen. Mhm. Und dann, wo ich zurückkam, habe ich mich gleich in der Uni gemeldet, um darüber zu sprechen mit meinem Arzt. Da haben wir noch einen Test gemacht und 2 Wochen später war der da. Da ist der Viruslast wieder um 5.000 hochgestiegen. Sag mal, Jan, jetzt hast du hast deine Freundin an einer sehr schweren Erkrankung verloren, was ja ein großer Schmerz und ein großer Verlust ist. Ja. Aber deine Freundin ist dafür verantwortlich, dass du diesen Virus jetzt in dir trägst und diese Krankheit. Wie empfindest du jetzt im Nachhinein zu deiner Freundin? Welche Gefühle hast du? Ja, so, ich habe, wo ich das erfahren habe, habe ich ihr auch einen Brief geschrieben und habe das auch da reingeschrieben, nur das war so eine blöde Zeit, das war genau, ich weiß, dass der Brief sie nicht mehr erhalten hat, weil sie in der Zeit, wo der Brief unterwegs war, verstorben ist. Mhm. Also wir haben nicht darüber gesprochen. Es war so, dass du quasi bei der Beerdigung deiner Freundin, aber in der Zeit, dass sie da gestorben ist, schon wusstest, dass du HIV-positiv bist und dass sie schuld letztendlich daran ist. Hast du Wut auf sie? Ich konnte, das heißt, ich von einer Seite hatte ich Wut, von anderer Seite nicht, weil ich eigentlich nicht 100% sicher bin, ob es von ihr war. Gibt es denn Möglichkeiten, dass du dich selbst irgendwo anders auch infiziert hast? Eigentlich nicht, nein. Mhm. Aber trauerst du um deine Freundin? Ich habe gelitten, ja. Ich habe halt das Herz runter gelitten. Jetzt ist aber dein ganzes Leben durch diese Beziehung hat sich auch völlig verändert. Ne? Und ja. Was machst du? Bist du Schüler, Student, eine schülerliche? Ich arbeite. Du arbeitest. Was machst du? Was arbeitest du? Ich bin Altenpfleger. Altenpfleger. Mh. Und werde jetzt in nächster Zeit aufhören. Wegen der Erkrankung? Ja. Musst du aufhören? Oder? Nein, ich möchte aufhören. Mhm. Schon deswegen, weil ich sehr viel mit Krankheiten zu tun habe. Und du möchtest nicht damit konfrontiert werden? Ja. Kann. Mhm. Und dass ich sehr psychisch abbaue. Mhm. Bist du denn in guter ärztlicher Betreuung? Ich bin im Moment in Uniklinik und ich habe irgendwie so das Gefühl, weil ich eine Studie angeboten gekriegt habe und wo ich mir die durchgelesen habe und da sind Medikamente, ich kenne mich damit nicht aus, ich habe mich einfach informiert bei Gesundheitsamt und so und da sind Medikamente, die schon längst festgestellt wurden, dass sie das Schwerste sind, was es gibt. Das Schwerste sind? Das Schwerste, dass es bessere Medikamente gibt. Ach, die Schwächsten? Ja. Ich habe die Schwächsten verstanden. Also Jan, ich würde dir dringend empfehlen, dich mit der AIDS-Hilfe deines Ortes oder der... Ich bin auch in einer Selbsthilfegruppe in der AIDS-Hilfe. Ja. Kriegst du denn da nicht die entsprechende Unterstützung, sowohl was die Informationen angeht, als auch so psychologisch? Ja, jetzt seit meinem Urlaub hatten wir Pause. Und wir hatten unsere Gruppe erst ein halbes Jahr lang bis August. Und jetzt fängt sie erst wieder im Oktober an. Mhm. Wenn das nicht ausreicht, ich weiß nicht, wo du wohnst. Wo wohnst du? Ich wohne in Düsseldorf. In Düsseldorf, naja gut, da ist ja nur auch alles da, was nötig ist. Dass du vielleicht noch eine andere Stelle anzapfst in der AIDS-Hilfe, um auch jetzt gerade gezielt, was die Präparate angeht, gut informiert zu werden. Das kannst du wahrscheinlich alles ja gar nicht richtig beurteilen. Nein, weil ich mich mit der Krankheit gar nicht auskenne. Eben, genau, ja. Und dass ich auch alles heimlich machen muss, weil es keiner weiß von mir. Deine Familie weiß es nicht? Nein. Niemand? Nein. Es weiß nur meine Stationsschwester und meine beste Freundin. Die Eltern leben noch? Ja. Auch? Deshalb kann ich es nicht sagen, weil ich einen kranken Vater habe. Ja. Du wohnst zu Hause noch? Ja. Also umso wichtiger finde ich, dass du diesen Kontakt zur AIDS-Hilfe in Düsseldorf intensivierst, ausbaust. Einmal für dich, um psychologisch eine Stütze zu haben. Vielleicht reicht diese Gruppe, ich weiß nicht, was für eine Gruppe das ist, in der du da bist, vielleicht reicht die nicht aus. Und lass dich von Spezialisten, die mit der AIDS-Hilfe zusammenarbeiten, richtig beraten, welche Medikamentenbehandlung für dich die sicherste ist im Moment und nötigste ist. Ja, nur ich bin jetzt seit einem Jahr in der Uni in der Behandlung und irgendwie, immer wenn ich da komme, habe ich einen anderen Arzt. Ich war noch nie zweimal bei dem gleichen Arzt. Das geht im Prinzip ja auch nicht. Und das, man hat auch kein Vertrauen irgendwie so, ne? Hast du das mit der AIDS-Hilfe auch schon besprochen? Ja, habe ich. Und was sagen die dazu? Und die haben mir gesagt, ich soll mich mit dem Arzt, wo ich letztens war, auseinandersetzen, mich dem das auch sagen. Und sagen, wenn ich einen Termin mache, dass ich nur bei dem Arzt haben möchte. Nur so wie ich gehört habe, es waren wieder zwei neue Ärzte. Finde ich grauselig und schrecklich, die Situation. Und ich bin da auch ganz hilflos. Ich kann mir wirklich nur vertrauen jetzt in das Know-how auch der AIDS-Hilfe, dass die dir da mehr helfen. Oder dass du vielleicht Verbindungen geknüpft bekommst hier nach Köln, dass du hier in bessere Hände gerätst. Weil irgendwas muss ja passieren jetzt. Ja. Jan, ich möchte dir gerne anbieten, wenn du jetzt mit deinen weiteren Recherchen nicht zurande kommst, dann melde dich doch außerhalb unserer Sendezeit nochmal bei uns. Vielleicht können wir dir dann auch noch einen Kontakt hier nach Köln zur AIDS-Hilfe oder zu entsprechenden Ärzten herstellen. Das würde ich dir gerne anbieten wollen. Schreib mir ganz einfach oder ruf uns abends hier an. Unter der gleichen Nummer? Ja, oder schreib mir persönlich, ich sag gleich die Adresse nochmal und dann werden wir etwas arrangieren, okay? Mhm. Sollen wir so mal verbleiben? Ja. Okay, Jan. Danke. Alles Gute, tschüss. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt kommt der Dirk. Und Dirk ist 28 Jahre alt. Ja, guten Abend, hier ist Dirk, hallo. Hallo. Ja, ich wollte an dem Thema von gestern anschließen, besprich Testamente. Ja. Und möchte gerne sagen, also Testament bzw. Erben muss nicht immer gut sein, das kann auch ganz böse ausgehen. Und zwar nicht nur so gesehen, dass sie einen nahen Anverwandten verlieren oder einen Freund verlieren, sondern sie können auch noch einen Schulden erben. Hast du Schulden geerbt? Ja, den elterlichen Betrieb, oder die Firma meines Vaters, meine Mutter, die ist schon vor einigen Jahren verstorben. Hm. Was für eine Firma ist da? Das ist ein Hosengroßhandel. Ein Hosengroßhandel? Groß- und Einzelhandel. Ja. Und die Firma hat einen Nennwert von 800.000 Mark. Was heißt Nennwert? Na, das heißt, also für diesen Preis, dieses Geld ließen sich die Firma noch verkaufen. Und plus 400.000 Mark Inventar. Wie viele Angestellte? Bitte? Wie viele Angestellte? Acht. Acht Angestellte. Also eine kleine Firma. Ja. Nein, man kommt zur Testamentsvorlesung. Wir kriegen das angeboten, aber in diesem Testament steht natürlich nichts Definitives drin. Nur die Firma wird angeboten, sie können also annehmen oder ablehnen. Ich habe angenommen und habe dann kurz darauf später festgestellt, dass die Firma mit 1,6 Millionen Mark verschuldet ist. 1,6 Millionen Mark? Ja. Das ist natürlich heftig so bleiben. 400.000 Mark Restschuld über, auf die ich hängen bleibe. Du hast 400.000 Mark? Ja. Verstehe ich jetzt nicht. Achso, doch, klar, 800.000 Mark, ja klar. Das sind 1,2 Millionen. Ja, ist klar. Also in diesem gesamten Wert ist schon das Haus meines Vaters mit drin. Und bleiben also 400.000 Mark über für nichts. Also du hast jetzt im Klartext, du hast 400.000 Mark Schulden am Hals. Richtig. Als junger Mann von 28 Jahren, der sonst kein Vermögen hat. Ganz genau. Hat dein Vater dir denn vorher nie von der finanziellen Situation der Firma erzählt? Nein, ich habe immer gedacht, das wäre ein kleiner, gesunder Betrieb. Man kann ja sagen, also man ist jetzt sozusagen von der sicheren, existenten Seite auf den sozialen Abgrund gerutscht. Also wenn du das gewusst hättest, hättest du dieses Erbe ja auch ablehnen können, ne? Ja, genau. Kann man das denn, das war nicht möglich, das im Nachhinein abzulehnen, nachdem du das erfahren hast? Nee. Das nicht? Keine Chance mehr, sind alle Fristen vorbei. Bis du da durch diesen Dschungel, bis du da verstanden hast, was wirklich los ist, da kurz drauf ist ein Konkursverwalter auch eingesetzt worden. Und das muss, das muss in einem Testament auch nicht alles öffentlich dargelegt, also offen dargelegt werden. Nein, im Testament stehen nur ganz objektive Dinge drin. Das Testament ist ja auch nicht brandaktuell, ist auch schon ein bisschen älter. Ja, stimmt, ja. Und das kann sein, ja. Da stehen nur ganz objektive Sachen drin, was vorhanden ist. Und das war es im Grunde schon. Jetzt musst du doch bei aller Trauer, dass dein Vater gestorben ist, eigentlich auch richtigen Zorn auf ihn haben, ne? Oder? Die Frage habe ich erwartet, ja, aber ich muss klar Nein sagen. Also, man hat im Moment gar keine Gelegenheit, darüber nachzudenken. Mhm. Also im Moment war das alles, erstmal drückt er natürlich die Trauer. Mhm. Dann kommt das Erbe. Und dann stellen sie fest, dass Diggis los ist. Und da habe ich hätte eigentlich auch gesagt, da müsste eine Wut entstehen. Mhm. Aber ich, auf der anderen Seite denke ich einfach mal, mein Vater hat erstmal mit seinem frühen Ableben nicht gerechnet. Wann ist er gestorben? Bitte? Wann ist er gestorben? Jetzt im Frühjahr. Im Frühjahr. Mhm. Und zum anderen ist das wahrscheinlich dieser kleinkarierte Unternehmergeist, der sein ganzes Leben reingesteckt, die ganzen Jahre, und nur alles, was er hat. Sein ganzes Know-how, seine ganze Zeit und alles so viel. Mhm. Und wollte das vielleicht auch nicht wahrhaben, wie die Dinge wirklich stehen. Ne? Aber machst du ihm dennoch nicht irgendwie einen Vorwurf, dass er dich da nicht mit eingeweiht hat? Du bist ja ein erwachsener Mann und kein Kind, kein Jugendlicher mehr. Ja, gewisserweise. Nicht wirklich, nein. Mhm, ja. Also müsste ich ihm... Also die Firma, das ist jetzt alles abgewickelt, der Verkauf und so, das ist von dir weg. Ja, ich kann da nichts mehr retten. Die Konkursverwaltung ist drin. Ja. Ich habe also bis gestern habe ich noch gedacht, wäre das schlimmer. Also das heute ein paar neue Zahlen auf den Tisch gekommen, die nicht ganz so schlimm aus, wie ich dachte. Also ich habe vorher gedacht, dass ich mit einer knappen Million drin hängen würde. Mhm. Jetzt mit 400.000, das heißt, ich muss mein eigenes Haus verkaufen, das natürlich auch bei weitem noch nicht bezahlt ist. Mhm. Ja. Und an wen musst du dieses Geld zahlen? An Banken oder an wen? An Banken und an Gläubigern. An Gläubiger. Mhm. Ja, was heißt das jetzt konkret für dich, für dein Leben? Du hast 400.000 Mark Schulden. Wie? Und ich muss zusehen, dass ich die irgendwie abbezahle. Mhm. Das heißt also, ich habe da mein ganzes Leben lang dran zu tun. Was arbeitest du? Bitte? Was arbeitest du? Ich bin Textiltechniker. Textiltechniker. Also verdienst auch nicht so die Riesenmenge von Kohle. Nee. Mhm. Also ich habe keine 100.000 Mark brutto. Mhm. Bruttoeinkommen im Jahr. Dieses kann also jetzt wirklich so sein, dass dich das unter Umständen ganzes Leben lang begleitet. Und wie viel wirst du da im Monat, hast du schon mal dir das ausrechnen lassen? Wie viel ist dir zumutbar, dass du abzahlen musst? Ja, die können mich bis zum Sozialsatz runterfinden. Mhm. Also darauf wird er doch wohl hinauslaufen. Da ist jetzt ein Anwalt mit beschäftigt. Der verspricht mir natürlich, ja, die Suppe, die ist noch nicht gegessen, da muss man erstmal abwarten, was daraus wird und so weiter und so weiter. Da sind noch Möglichkeiten offen. Auf der anderen Seite denke ich mal, das sagen Anwälte immer. Klar, die wollen ja lange mit dem Fall zu tun haben, weil die verdienen daran. Ja, ganz genau. Mhm. Und deswegen mache ich mir da nicht mehr allzu große Hoffnung. Also grundsätzlich ist die Rechtslage wohl so, dass ich auf den Schulden hängen bleibe. Mhm. Du hast dich eigentlich schon damit abgefunden, ne? Was bleibt dir übrig, ne? Ich muss sagen, ich werde wohl die Tatsachen ins Auge sehen. Mhm, tja, ja. Nur wie gesagt, von einer sicher geglaubten Existenz auf dem sozialen Abgrund. Es hätte ja sein können, dass du sogar durch diese Erbschaft zum reichen Mann geworden wärst, ne? Hätte ja sein können, wenn die Firma gesund gewesen wäre. Ja, zum reichen Mann will ich nicht sagen. Aber ja gut, aber zu gutem Mittelstand. Ne? Ja, guten Mittelstand, ja. Also das war jetzt die Folgen eines Testamentes, die wirklich sehr, sehr, sehr übel eingeschlagen sind jetzt für dich. Ja, vor allem, weil es nach außen keine Anzeichen dafür gab. Gut, ich war jetzt auch nicht direkt im Betrieb tätig. Mhm. Ich weiß auch nicht, was da wirklich los gewesen ist. Mhm. Aber ich sag mal so, nach außen hin gab es keine Anzeichen dafür. Mhm. Also, normal müsste man ja meinen, ja gut, das würde doch irgendwie... Ja, keine Ahnung. Aber vielleicht, ich habe überhaupt null Ahnung. Vielleicht kann der Rechtsanwalt dann noch irgendwas raushauen. Ja, und wenn es 100.000 Mark sind, das wäre ja schon eine ganze Menge, ne? Das 400.000 Mark Restschuld für mich. Nein, ich sag, und wenn er 100.000 Mark irgendwie noch runterdrücken könnte. Ja, das ist ja auch vergleichsweise irgendwas anzustreben, weil die Gläubiger natürlich auch, die das geht bis zu 30 Jahren, können sie darauf festhängen. Mhm. Ja, dann bin ich 58. Mhm. Ja. Und da ist natürlich eine Möglichkeit, dass die Gläubiger sagen, ja, okay, wir lassen uns so einen Vergleich haben. Aber viel ist damit sicher nicht zu machen. Ich danke dir für deinen Anruf, Dirk. Das ist eine Facette von Testamenten, die wir gestern gar nicht so zu hören bekommen haben. Ja, das ist mir gestern auch aufgefallen. Also ich meine, Erben, wie gesagt, muss nicht nur insofern schlimm sein, dass man Angehörige verliert, dass man kann auch ganz schön. Naja, gut. Also hoffentlich geht's ja vielleicht doch noch mit dem blauen Auge irgendwie davon für dich. Also wenn, dann melde ich mich wieder. Das ist ja schön, ja. Alles Gute, Dirk. Alles klar, danke, tschüss. Jetzt ist Uli dran. Uli ist 41. Ja, servus, Dorian. Hallo, Uli. Ja, mein Lieber, ich ruf dich an. Ich bin, ja, wie gesagt, 41. Ich bin verheiratet. Mhm. Ich wohne in Frankreich. Ja. Im tiefen Süden. In Frankreich, im tiefen Süden. Ja, ja. Aha, und da siehst du uns auch. Da sehe ich dich sogar. Ja. Mit Satellit. Das ist schön. ich habe kein wirkliches Problem, aber mein Mann, wir sind verheiratet seit 7 oder 8 Jahren oder sowas. Ja. Und er ist auch ein sehr netter Mann und ein sehr lieber und wir haben auch 1000 Sachen gemeinsam. Aber der blöde Hund will nicht mit mir schlafen. Der blöde Hund will nicht mit dir schlafen. Ja, lach nicht. Ja, du. Nee, du sagst das aber so salopp, dass ich da jetzt erstmal drüber lachen muss. Das ist nicht zum Lachen, das ist mir schon völlig klar. Naja, ich finde das halb lustig, aber wirklich irgendwann nicht mehr lustig. Mhm. Seit wann will er genau nicht mehr mit dir schlafen? Ja, also anfangs war er halt mal ganz witzig, aber irgendwann ist er dann so eingeschlafen. Und er muss halt arbeiten, ist halt müde und naja. Wie lange habt ihr jetzt schon nicht mehr miteinander geschlafen? Oh ja, lass mich überlegen, das muss so Januar gewesen sein oder so. Oder Februar. Oh, das ist natürlich eine lange Zeit. Ja, so 2-3 Mal im Jahr kriegt er schon mal Übersicht. Wie begründet er das denn? Er begründet es überhaupt nicht, weil er ist niemand, der argumentiert. Wenn ich versuche, ihn irgendwo festzunageln, dann ist es wirklich endlos schwierig, ihn überhaupt festzunageln. Versuche mal einen Wackelpudding an die Wand zu nageln. Also das Äußerliche hast du ja gesagt, er muss viel arbeiten und so ein Kram, das ist klar. Aber das heißt, es gelingt ja nicht wirklich an sein Inneres zu kommen. Überhaupt nicht, überhaupt. Hast du das Gefühl, dass er eine andere Frau hat? Absolut nicht. Nicht. Absolut nicht, nee. Absolut nicht. Nee, das ist viel zu faul zu. Und du hättest richtig Bock auf Sex, ab und an? Ja. Ich bin eher sehr temperamentvoll. Und das nervt mich dann schon ziemlich, ja. Und das nervt mich auch schon seit längerer Zeit. Ich habe dann irgendwann mal so die Überlegung gestartet, was mache ich? Ich verlasse ihn oder ich verlasse ihn nicht. Also, das ist natürlich wirklich immer ein großes Problem, wenn man in einer solchen Beziehung hängt. Und du magst ihn ja gerne, ne? Du liebst ihn ja. Oder? Naja, das Problem ist sicher, wem sagst du das? Ja, nein, ich meine, letztendlich müsste man sich da irgendwie auf ein Agreement einigen. Wenn er darauf keine Lust hat, müsste er dir eigentlich den Freiraum lassen, dass du ab und zu mal deine Affären lebst. Ja, sagen wir es so, den Freiraum lässt er mir, aber selbstverständlich nicht offiziell. Er begrenzt also die ganze Sache darauf, dass er mir überhaupt keine Fragen stellt. Was ich treibe, wo ich bin, was ich mache, mit wem ich unterwegs bin, er stellt mir die Frage einfach nicht. Das heißt also, dass ich einfach davon ausgehe, weil er ist weit davon einfach blöd zu sein. Ich denke mal, das ist schon irgendwo weise. Aber das heißt, du machst das auch ab und zu? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ja, bist du verrückt. Also, wie gesagt, ich habe mir irgendwann mal die Frage gestellt, was mache ich? Entweder ich verlasse ihn. Ja. Oder ich schaue, dass ich irgendwo anders klarkomme, weil... Ich meine, wenn ihr das ja so gebacken bekommt, ist es ja eigentlich in Ordnung. Wenn er stillschweigend das toleriert und du deine Affären hast, du aber bei diesem Mann gerne bleiben möchtest, weil du ihn liebst, wäre das ja vielleicht sogar eine Lösung. Naja, das ist, sagen wir mal so, das ist eine Lösung auf eine gewisse Zeit hin. Stimmt, ja. Weil, wie gesagt, ich bin 41, obwohl ich jetzt im Moment... nicht unbedingt danach aussehe und auch sehr schlank bin und sehr sportlich bin und sehr muskulös bin und das ist alles schon ganz okay und habe insofern auch überhaupt keine Schwierigkeiten, entsprechende Liebhaber zu finden. Oder über kurz zu erlangen wäre vielleicht die Lösung, dass du ihm letztendlich anbietest, dass ihr auf einer guten freundschaftlichen Ebene verbunden bleibt und du aber erotisch und beziehungsmäßig deine eigenen Wege gehst. Nun, ja, das ist natürlich klar, bloß wo in 3000 kriege ich in 15 Jahren meine Liebhaber? Liebe Uli, jetzt kommt meine Schlussmusik gerade im Hintergrund, ja, okay, und ich habe euch noch viel zu sagen. Ist ein schwieriges Problem. Aber auf Dauer kann man nicht so leben, glaube ich, wie du es jetzt beschrieben hast. Das geht nicht. Ja, es ist schwierig. Du bist ja immer so ein Verfechter von der absoluten Wahrheit und dass man auch durch muss und ein Ende macht, wenn es nicht geht. So habe ich dich eigentlich auch angerufen, weil ich mir gedacht habe... Das können wir leider nicht mehr richtig ganz ausführlich reden. Was sagt dieser Mensch dazu, wenn man so ehrlich ist? Ich muss jetzt leider Schluss machen. Okay. Liebe, schöne Grüße nach Südfrankreich. Wir sind ja heute ganz international. Okay, mach's gut. Tschüss. Jetzt nochmal schnell unsere Adresse, so wie ich es vorhin angekündigt habe. WDR 1 Live Domian 50600 Köln. Mein Team diese Woche, ich bedanke mich herzlich bei Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Janett Krause, Tom Andreas, Henning Kaiser, Tom Bildhauer, Marco Rösseler, Elke Büchter, Petra Grutzmann. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu Unrecht im Knast und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Ich bereue nicht. Ich freue mich auf die Nacht Montag auf Dienstag. Da sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, der Fernsehen. Ciao.